Zunge! Was willst du tun, wenn sie vor deiner Tür steht? Was willst du tun, du bist für sie interessant? Was hast du nun? Sie werden geschwinden. Gefahrenverzug, so das Ganze genannt. Das ist kein Albtraum, das ist Realität. Denn sie haben das Recht und die Perversität. Denn sie wollen nur eins und kontrollieren. Und jederzeit kann es auch dir passieren. Blenden das Volk und du hast die Beweise. Der uralte Plan wird nun Realität. Die wahre Gefahr sind die Informationen. Erst begreift, ist es schon lange zu spät. Das ist kein Albtraum, das ist Realität. Denn sie haben das Recht und die Perversität. Denn sie wollen nur eins, uns kontrollieren. Und jederzeit kann es auch dir passieren. Und irgendwann wird es auch dir passieren.